Forschung und Bildung ausweiten. Immer noch ist vieles rund um die Biodiversität nicht erforscht. Zweifellos festhalten kann die Wissenschaft vor allem den Schwund und die potenziellen Gefahren, die damit verbunden sind. Aber das Netz der Natur ist noch nicht nachgezeichnet. Es beginnt bei den Arten selbst. Man würde es nicht vermuten, weil doch schon Alexander von Humboldt vor rund 200 Jahren eifrig an der Taxonomie gearbeitet hat. Aber die Natur ist nach wie vor eine Art grüne Blackbox. Noch weniger erforscht sind die Wechselwirkungen innerhalb und zwischen Arten sowie mit der physikalischen Umwelt, also dem Klima und den vielen chemischen Stoffen in Boden, Atmosphäre und Wasser. Das Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum zum Beispiel gibt es erst seit 2008. Und damit waren die Frankfurter mit ihrem interdisziplinären Anspruch und der Idee, für die Wissenschaft und die Gesellschaft zu forschen, sehr innovativ und zukunftsgewandt. Es gibt nur wenige derartig breit aufgestellte, an Wissenschaft und Gesellschaft orientierte Biodiversitätsforschungszentren. Eine Besonderheit ist das EIDIF, das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung Halle Jena Leipzig, mit seinem besonderen Fokus auf ökologischen Fragen zu Pflanzen, Boden, Interaktionen und Theorie. Wichtig ist jedenfalls, dass unterschiedliche Disziplinen mit ihrem jeweiligen Wissen und ihren spezifischen Perspektiven und Methoden eng zusammenarbeiten. Idealerweise Natur-, Sozial- und GeisteswissenschaftlerInnen. Wir brauchen aber auch mehr sogenannte transdisziplinäre Forschung, die mit den Menschen aus der Praxis zusammenarbeitet, besonders im Bereich Land- und Forstwirtschaft. Hier kommen Wissen und Können zusammen, denn Ideen müssen sich auch umsetzen lassen. Deshalb ist das Zusammenspiel von Wissenschaft und Praxis nicht nur unschlagbar, sondern unersetzlich.